All I wanna do is just hit the pussy, hit the pussy, hit the pussy. 30 heb auf deine Marmutsbrücken, denn Jimmy ein Mensch wie er ist, so sie ist dreimal täglich am Küchentisch die Bitch. What? Interesse. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Thank you. jedes Interesse. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. jetzt muss was? Der Bach muss ficken. Der Bass muss ficken. Der Bach muss ficken. Der Bach muss ficken. Der Bach muss ficken. Der Bass muss ficken. Oh, club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a shot. Durch ein schwarzes Nichts zu gleiten, bis es endlich hell wurde und vertraute Geräusche umgaben. Yeah, it's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Yeah, yeah, yeah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!

Geiles Zeug, ne? ganz ruhig. To all the ravers in the nation. Dedicated to all the ravers in the nation. This one is dedicated to all the ravers in the nation. Let that one. rich margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Käsebroten schon so voll, dass sich dein Magen erst nach drei Nächten erholt. Ich bin ein Riese wie ein Baum, der nach 4 Kilo Sau noch so viel Hunger hat, dass er deine Familie Schrift auf deinem Kahn, ein Bimo-Bachel.